Okay, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ich habe zu Hause mich gefragt, was ich euch alles erzählen möchte und hatte irgendwann eine Präsentation mit 55 Folien und dachte, das wird zu lang. Ich möchte nicht 2 Stunden reden und jetzt habe ich eher so ein Konzept. Ich brauche die erste halbe Stunde, um euch, glaube ich, den komplexeren Grundgedanken zu verdeutlichen. Und ab dann kann ich eigentlich so gut wie jederzeit aussteigen. Also wenn ich sehe, dass zu viele Leute auf ihre Handys gucken oder einschlafen oder Sonnenbrillen aufsetzen, damit ich nicht sehe, dass sie einschlafen, dann werde ich sehen, dass ich zum Schluss komme. Um den Einstieg nicht ganz schwierig zu machen, fange ich an mit einem Zitat, was, glaube ich, die meisten kennen, nämlich dem Zitat: Die Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Aus Rosa Luxemburgs Text zur russischen Revolution. Und es ist, denke ich, bekannt, dass Rosa Luxemburg sehr viel von Demokratie gehalten hat, sehr viel von Mitbestimmung gehalten hat und eine entschiedene Kritikerin von Zensur, von Versammlungsverboten, Demonstrationsverboten etc. war. Und das war ihre Kritik an der Situation in Russland nach der russischen Revolution. Sie hat gesagt, es ist unbedingt nötig, dass es Versammlungen gibt, es ist unbedingt nötig, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass es Publikationsfreiheit gibt, denn es muss einen gemeinsamen Prozess der Meinungsbildung geben, von dem niemand ausgeschlossen sein sollte. Oder wenn nur eine verschwindende Minderheit, aber nicht die Mehrheit. Ich denke, das ist bekannt. Ich glaube, weniger bekannt ist, dass sie diese Kritik an der Situation in Russland nach der Revolution verknüpft hat mit einer Kritik des Selbstbestimmungsrechts der Nation. Das ist keine neue Kritik von Rosa Luxemburg, die geht zurück auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aber sie hat sie nochmal aktualisiert und ist auch, wie man diesem Zitat hier ansehen kann, wütender geworden nach der russischen Revolution. Also sie kritisiert eben die Zensur und das Versammlungsverbot, die quasi Diktatur des Proletariats, missverstanden als Diktatur, und sagt dann, und gleichzeitig wollen aber die Bolschewiki diese unsägliche Tradition fortsetzen und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen hochhalten und macht dann genau diese Gegenüberstellung, die ich jetzt vorlese. Der Widerspruch, der hier klafft, ist umso unverständlicher, als es sich bei den demokratischen Formen des politischen Lebens in jedem Lande tatsächlich um höchst wertvolle, ja unentbehrliche Grundlagen der sozialistischen Politik handelt, während das famose Selbstbestimmungsrecht der Nationen nichts als hohle kleinbürgerliche Phraseologie und Humbug ist. Also man merkt, Rosa Luxemburg war wütend, zumindest was das Selbstbestimmungsrecht der Nationen betrifft. Und ihre Wut hat mehrere Quellen und die werde ich jetzt versuchen zu rekonstruieren. Also zum einen stellt sie fest, dass in der Situation am Ende des Ersten Weltkriegs die ganze nationale Bewegung gegenwärtig die größte Gefahr für den internationalen Sozialismus bildet und stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Phrase von der Selbstbestimmungsrecht, von dem Selbstbestimmungsrecht oder von der, die Phrase von der Selbstbestimmung der Nation gerade durch die russische Revolution und die Brester Verhandlungen eine außerordentliche Stärkung erfahren haben. Also das ist ihre Warnung in diesem fragmentgebliebenen Text zur russischen Revolution. Eine der Quellen, warum Rosa Luxemburg so wütend war über Nationalismus oder die Rede vom Selbstbestimmungsrecht der Nation, war, dass sie schon Erfahrungen gesammelt hatte mit der anderen polnischen sozialdemokratischen Partei, der PPS. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Polen eine antisemitische Kampagne gegen Rosa Luxemburgs Partei. Die Sozialdemokratie, Königreich Polen, Litauen und so weiter. Und Also diese antisemitische Hetze wurde erstmal getragen von Nationalliberalen. Der Ausgangspunkt war der Generalstreik oder auch der Revolutionsversuch von 1905. Und die Nationalliberalen haben die Situation in Polen 1905 so erklärt, wie das viele Antisemitinnen und Antisemiten tun. Sie haben gesagt, die Arbeiterklasse ist in dieser Situation aufgehetzt worden von Juden und Jüdinnen, die aus dem Ausland kamen. Der Ausdruck, der dafür benutzt wurde, den muss man erstmal die Verwendung kennen, war Litwaks. Die Litwaks haben die polnische Arbeiterklasse aufgehetzt und haben damit letztlich der polnischen Wirtschaft geschadet. Das war die Kampagne. An dieser Kampagne hat sich auch eine Fraktion der PPS beteiligt oder Teile der Fraktion. Und das hat Rosa Luxemburg zum Gegenstand einer Artikelserie gemacht. Einer davon heißt Antisemitismus Arm in Arm mit dem Banditentum. Den hat Rosa Luxemburg 1911 anonym veröffentlicht und schreibt darin, die letzten Monate brachten eine Tatsache hervor, die noch nie dagewesen, solange die Welt besteht. An der antisemitischen Hetze hat sich eine Gruppe beteiligt, die sich sozialistisch schimpft, und zwar die revolutionäre Fraktion der PPS. Die PPS, da gab es schon länger einen grundsätzlichen Dissens mit Rosa Luxemburgs Partei. Die PPS hat lange Zeit die Wiederherstellung Polens zur Bedingung gemacht für eine sozialistische Revolution. Und da war Rosa Luxemburg entschieden dagegen. Sie hat gesagt, das sind Sachen, die uns nicht zu interessieren haben, Länder herzustellen oder wiederherzustellen. Und sie wird in diesem Zusammenhang mit dieser antisemitischen Kampagne auch noch grundsätzlicher und schreibt dann an die Adresse der Parteijugend der PPS, dass die einer naiven Illusion erliegen würde, während sie sich selber über die schändlichen Auftritte der Leuchten der Fraktion empört. Dann schreibt sie nämlich, ihr scheint, also der Jugend scheint, man könne ein Sozialnationalist sein, ohne Antisemit zu sein. Und das Zitat geht folgendermaßen weiter. Als ob der entfesselte Nationalismus der Fraktion, der sich bei uns gegen die russischen Sozialdemokraten, im preußischen Teil gegen die deutschen Sozialdemokraten richtet, vor der Pestflut des Antisemitismus geschützt wäre, die überall auf der Welt mit dem Nationalismus einhergeht. Also sehr scharfe Kritik des Nationalismus und dass man mit dem Nationalismus als Linke nichts zu tun haben sollte und damit auch nicht spielt oder denkt, man könnte das irgendwie benutzen. Denn überall auf der Welt geht mit dem Nationalismus der Antisemitismus einher. Und noch grundsätzlicher, hat Rosa Luxemburg dieses Thema verhandelt in einer sehr ausführlichen Artikelserie aus dem Jahr 1908. Und diese Artikelserie ist erst vor 7 Jahren auf Deutsch komplett veröffentlicht worden. Die ist vorher nur in Ausschnitten auf Deutsch verfügbar gewesen und trug den Titel Nationalitätenfrage und Autonomie. Und da setzt sich Rosa Luxemburg sehr ausführlich mit der ganzen Frage, was hat eigentlich die Linke mit dem Selbstbestimmungsrecht der Nation zu tun? Warum taucht das bereits in dem Programm der russischen Sozialdemokratie auf? Warum haben wir eine Partei wie die PPS, die die Wiederherstellung Polens zur Bedingung macht für eine sozialistische Revolution? Mit diesen ganzen Fragen beschäftigt sie sich. Das ist heute ein dickes Buch von über 200 Seiten. Und relativ zu Beginn dieser Artikelserie und auch zu Beginn des Buches wird Rosa Luxemburg sehr grundsätzlich und sagt, die Sozialdemokratie ist nicht zur Verwirklichung eines Selbstbestimmungsrechts der Nation berufen. An diesem Zitat könnte ich eigentlich jetzt aussteigen und sagen, okay, jetzt ist alles gesagt. Und sie erklärt nochmal, worum es geht. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten, unterdrückten Klasse des Proletariats. Das ist der Fokus für Rosa Luxemburg von sozialistischer Politik. Nicht die Nation, nicht die Völker. Und ein Teil meines Vortrags wird davon handeln, warum und vor allen Dingen inwiefern sich nach der russischen Revolution die politische Linke, die kommunistische Linke, von Rosa Luxemburgs Auffassung sehr weit entfernt haben. Wer hat die Nationalstaaten geschaffen? Ist eine der ersten Fragen, die Rosa Luxemburg interessiert. Und sie findet die Antwort relativ schnell. Das war die Aufgabe der Bourgeoisie. Die haben die Schaffung, also die haben den modernen Nationalstaat geschaffen. Zitat: Die Berufung, die geschichtlich klassenmäßige Aufgabe der Bourgeoisie ist die Schaffung des modernen Nationalstaates. Bemerkenswert, hier sind auch die Anführungszeichen, die werden gleich noch häufiger auftauchen. Die geschichtliche Aufgabe des Proletariats ist jedoch die Abschaffung dieses Staates als politische Form des Kapitalismus. Also auch hier klare Absage an Staatenbildung. Wenn man sich Forderungen heutiger Linker anguckt, dann merkt man auch, dass zumindest antiimperialistische Linke an dieser Stelle heftig widersprechen würden. Der zweite Punkt, den sie in dieser Artikelserie kritisiert, ist überhaupt die Frage, wer kann denn eigentlich behaupten, im Namen der Nation Forderungen zu stellen? Und auch das, auch da macht sie deutlich, dass es eher ein Taschenspielertrick ist. Also hier wimmelt es ja vor Anführungszeichen in ihrem eigenen Text. Also ich versuche das mal so, wie es geschrieben ist, vorzulesen. Die Nation soll ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Doch wer ist diese Nation? Und wer besitzt die Stärke? Wer hat das Recht, zum Sprachrohr der Nation und ihres Willens berufen zu sein? Und welche politische Partei würde nicht von sich behaupten, sie sei unter all den anderen die eigentliche, die wirkliche Vertreterin des Willens der Nation, während alle anderen doch nur einen deformierten, gefälschten Ausdruck des nationalen Willens darstellen? Das ist auch ein Zitat, was gerade in Chemnitz im Jahre 2019, glaube ich, angebracht wäre oder auch erhellend ist. Ja, wenn man dieses Ticket spielt mit der Nation und man wäre eigentlich die Verkörperung der Nation, dann hat man in Diskussionen mit Rechten und Nazis relativ schnell verloren. Und sie macht das auch noch an einem historischen Beispiel deutlich und beschäftigt sich mit Frankreich und sagt dann nur als ein Beispiel von vielen: Im Jahre 1848 setzte der Wille der Nation zuerst die Republik ein und die provisorische Regierung, danach die Nationalversammlung und schließlich Louis Bonaparte, der sowohl die Republik als auch die provisorische Regierung und die Nationalversammlung beseitigen ließ. Also relativ klar, wenn man sich orientiert an dem, was angeblich die Nation als Ganzes will, dann kommt man zu ständig neuen Ergebnissen. Besonders lustig ist das ja immer mit Blick auf die USA in den letzten Jahren. Ah, die Nation wollte Barack Obama als Präsidenten. Ach nee, jetzt wollen sie doch lieber den weißen Rassisten und Nazi-Freund Donald Trump. An solchen gegenwärtigen Beispielen kann man das auch deutlich machen, was die Berufung auf die Nation bringen kann oder beziehungsweise nicht bringen kann. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, an dieser Artikelserie Nationalitätenfrage und Autonomie von 1908 ist die Frage, kann man sich eigentlich für die nationale Befreiung engagieren? Und das ist ja ein wichtiger Topos gewesen, oder nach wie vor ist es ein wichtiger Topos für antiimperialistische Linke. Und da spricht Rosa Luxemburg in dieser Artikelserie von dem zweischneidigen Charakter der nationalen Befreiung. Und macht das an mehreren Kolonien deutlich, zum Beispiel an den spanischen und portugiesischen Kolonien, an der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und schreibt: Genauso erlangten Brasilien, Argentinien und weitere ehemalige Kolonien, in denen Auswanderer, Portugiesen und Spanier, das führende Element bilden, vor allem deshalb die Unabhängigkeit von den europäischen Staaten, um den Handel mit den Schwarzen selbstständig durchführen und sie auf den Plantagen ausbeuten, sowie alle schwächeren Kolonien in der Umgebung annektieren zu können. Also nationale Selbstbestimmung heißt, Leute dazu oder Länder dazu zu ermuntern und zu ermutigen und dabei zu unterstützen, selber zur Unterdrückung beizutragen. Also auch das ist ein Kritikpunkt an der Idee der nationalen Befreiung. Und noch ein schöneres Zitat wo es darum geht, inwiefern man sich auf die nationale Befreiung berufen sollte oder gerade nicht berufen sollte. Das schließt an die Schilderung, die ich eben gegeben habe. Er schreibt Luxemburg, eine treffliche Vervollständigung dieses Bildes bietet die Geschichte der Vereinigten Staaten von Australien. Dann kommt ein längerer Eingangssatz, den ich jetzt rausgenommen habe, und sagt dann, ja, die Selbstbestimmung oder die Freiheit von der imperialistischen Unterdrückung oder von dem Kolonialstatus ging mit der Eroberungspolitik einher, nämlich gegen die neuen Hebriden und Neuguinea, um bei dieser Gelegenheit, hierin geschickt die Vereinigten Staaten von Amerika nachahmend, die sonderbare nationale Doktrin zu verkünden, dass Australien den Australiern gehören soll. Bei anderen Vorträgen zu diesem Thema nehme ich dieses Zitat Australien den Australiern gerne als Überschrift und habe das letzte Mal, als ich einen Vortrag zu diesem Thema gehalten habe, erst die Parole Australien den Australiern an die Wand geworfen. Da habe ich beim Publikum eher so amüsiertes Lächeln geerntet. Dann habe ich ihnen die Parole China den Chinesen gezeigt. Da kriegte ich Kopfschütteln. Da habe ich gesagt, auf diese Parole kommen wir gleich noch. Die werdet ihr gleich noch wirklich in historischen Quellen finden. Und dann habe ich Deutschland den Deutschen an die Wand geworfen. Und das ist jetzt ein bisschen off record, was ich jetzt sage. Habe dann gefragt, könnte Deutschland den Deutschen eigentlich eine linke Forderung sein? Zustimmung im Publikum? Nein, also definitiv nicht, niemals. Wenn ihr heute Abend Langeweile habt, könnt ihr mal den Roten Wedding in der Nach-45-Fassung hören. Da werdet ihr die Textzeile mit Deutschland den Deutschen gehört finden. Der Zusammenhang ist, und das hat die KPD eben auch ganz offiziell gemacht, in der Weimarer Republik, eine Gegenüberstellung zwischen dem deutschen Volk und den Nazis. Die Nazis sind nicht die Deutschen und die Deutschen sind nicht die Nazis. Und insofern kann dann auch in so einem Lied wie dem Roten Wedding eine Zeile auftauchen, wenn die Nazis verjagt sind, dann gehört Deutschland den Deutschen. In Chemnitz kann man darüber aktuell nur bitter lachen. Es gibt einen Punkt, den Rosa Luxemburg nicht harsch ablehnt oder mit deutlicher Kritik überzieht in dieser Artikelserie Nationalitätenfrage und Autonomie. Und das ist die Frage, ob alle Menschen Zugang zu Bildung haben und zu allen politischen Informationen. Und damit sind wir wieder beim ersten Zitat. Damit alle Menschen mitsprechen können, damit alle Menschen an politischen Willensbildungsprozessen beteiligt werden können, muss es auch möglich sein, dass sich alle Menschen in der Sprache, in der sie sprechen, informieren können und mitsprechen dürfen. Und das könnte man als nationale Autonomie bezeichnen, das könnte man auch als kulturelle Autonomie bezeichnen. Und da ist Luxemburgs Haltung ganz klar, da ist sie dafür. Das heißt aber nicht, dass man Nationalstaaten fördern muss, das heißt man auch nicht, dass man die nationale Befreiung fördern muss, aber alle Menschen müssen das Recht haben, in ihrer Sprache gut informiert zu werden. Und das schreibt sie in dieser Artikelserie 1908, ist eher eine Frage auf der Gemeindeebene oder auf der Kreis-Provinz-Ebene. Zitat, die Selbstverwaltung in der Gemeinde, im Kreis und in der Provinz gibt beispielsweise jeder Nationalität über den Weg der Mehrheitsentscheidung in den lokalen Vertretungen die Möglichkeit, eigene Bildungseinrichtungen und kulturelle Einrichtungen in denjenigen Kreisen und Gemeinden zu gründen, in denen sie zahlenmäßig überlegen sind. Also das ist was ganz anderes als eine Forderung nach einem Nationalstaat oder nach nationaler Befreiung, aber es ist die Möglichkeit, zum Beispiel Theater zu haben in der Sprache, die man spricht, Zeitungen zu haben in der Sprache, die man spricht. Heute wäre es Radio, Fernsehen und so weiter. Alle möglichen Internetforen in allen möglichen Sprachen. Und ich würde sagen, das ist auch bis heute ein großes Problem. Das vergisst man vielleicht, weil viele Leute Englisch sprechen oder auch Französisch sprechen, aber sprachliche Grenzen sind bei der ganzen Idee von internationaler Solidarität nach wie vor ein großes Problem. Also man muss Sachen übersetzen und zum Teil muss man auch mehr machen, als nur die Worte zu übersetzen, sondern mit Worten sind bestimmte Vorstellungen verbunden, bestimmte Überzeugungen, bestimmte Kulturen müssen dabei übersetzt werden. Das ist ein Problem. Rosa Luxemburg war da allerdings optimistisch. Das Zitat habe ich vor ein paar Tagen wieder gelöscht und nicht dabei, dass sie sagt, naja, die Welt wächst sowieso zusammen. Sie benutzt noch nicht solche Ausdrücke wie Globalisierung. Jedenfalls habe ich keine Stelle gefunden, in der sie die Globalisierung sagt, aber die Welt wächst zusammen. Insofern werden diese kulturellen Unterschiede sowieso immer weniger werden. Das ist ihre, 1908 jedenfalls noch, ihre relativ positive Zukunftsvision. Der Text von 1908, wenn man ihn liest, klingt im Vergleich zu dem, was ich am Anfang gebracht habe von 1918, deutlich milder. Also 1918 in dem Text über die russische Revolution, da ist sie wirklich wütend, das merkt man dem Tonfall an. In dieser Artikelserie 1908 ist sie zwar wie immer polemisch, scharf, scharfsinnig, aber sie ist nicht, es liest sich nicht wütend. Und das könnte damit zu tun haben, dass sie 1908 noch das Gefühl hatte, in den meisten Punkten ist sie sich mit der Mehrheit der anderen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, auch führenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, also zum Beispiel den späteren Bolschewiki, mit denen ist sie sich eigentlich einig. Und das liegt zum Beispiel daran, dass es hier in einem anonymen Text, das Manifest der armenischen Sozialdemokraten, ich sage gleich, von wem es ist, steht auch relativ klar, es ist nicht Sache des Proletariats, Föderalismus und nationale Autonomie zu propagieren. Es ist nicht Sache des Proletariats, Forderungen aufzustellen, die unweigerlich auf die Forderungen hinauslaufen, einen autonomen Klassenstaat zu bilden. Also ungefähr das Gleiche, was auch Rosa Luxemburg gesagt hat, wir wollen keine Nationalstaaten aufbauen. Und der Verfasser dieses Textes ist kein geringerer als Lenin. Also, insofern kann Rosa Luxemburg 5 Jahre später noch denken, naja, das brauche ich Lenin nicht zu sagen, das weiß er selber, dass wir das nicht wollen. Und 1908 ist sie da schon deutlich reservierter und muss sich damit auch auseinandersetzen, dass die Bolschewiki sich doch in eine andere Richtung entwickeln, als sie sich das vorgestellt hat. Ich habe gesagt, ich möchte euch heute Morgen zeigen, warum diese Idee der nationalen Befreiung überhaupt so populär gewesen ist in der Geschichte der Linken und auch in der Gegenwart der Linken. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass antiimperialistische Linke einen besonderen Faible für die nationale Befreiung haben, aber nicht nur antiimperialistische Linke oder nicht nur die, die zu diesem klaren Flügel gehören, sondern ich kenne auch eine Menge Leute, die vor allen Dingen, wenn es um das leidige Thema Palästina geht, dann sagen, ja, ich finde auch viele Anti-Impositionen doof, aber ja, irgendwie muss es ja doch einen unabhängigen Staat Palästina geben. Und ich denke, dass es viel damit zu tun hat, wie man sich Imperialismus vorstellt. Ich werde jetzt nicht 2 oder 3 Stunden reden und mich hier um Kopf und Kragen reden und euch versuchen zu erklären, was Imperialismus ist. Ich möchte euch zeigen, was Sichtweisen des Imperialismus sind, die ich glaube falsch sind. Und eine zumindest zu kurze Darstellung des Imperialismus seht ihr jetzt gerade hinter mir, die mächtige Faust des Proletariats, die von unten eine Weltkarte durchschlägt. Und um die Weltkarte sitzen Generäle, die jetzt vom Stuhl gerissen werden. Und diese Generäle sind gerade dabei, die Welt unter sich aufzuteilen. Man kann es jetzt hinter mir kaum sehen. Ich kann euch mal zeigen, wo ihr hingucken müsstet und dann wirklich die Adleraugen benutzen. Hier in der Ecke steht hinter einem Vorhang ein Kapitalist, der schadenfroh diese Geschichte sich anguckt. Also der Kapitalist als der Hintermann im Verborgenen, der die Strippen zieht. Aber was ist hier die Hauptdarstellung von Imperialismus? Imperialismus bedeutet Krieg, Imperialismus bedeutet Aufteilung der Welt, Eroberung der Länder. Das heißt Imperialismus auch. Aber wenn man sich Rosa Luxemburgs Analyse des Imperialismus anguckt, und ich glaube, das war auch gestern schon Thema und vorgestern womöglich auch schon Thema und wird auch, glaube ich, morgen und übermorgen nochmal Thema. Wenn man sich Rosa Luxemburgs Analyse des Imperialismus anguckt, dann fängt Imperialismus bereits an, wenn das kapitalistische System sich ausbreitet. Also zum Beispiel, wenn in einer noch nicht erschlossenen Gegend Eisenbahnstrecken verlegt werden, um Zugangsmöglichkeiten zu Märkten zu schaffen oder zu potenziellen Märkten, Absatzmärkten, Märkten, aber auch, wo man Arbeitskräfte kriegen kann und so weiter. Da beginnt bereits Imperialismus. Insofern ist das verkürzt zu denken, nein, erst wenn Kriege beginnen, dann muss man von Imperialismus sprechen. Und ich glaube, dass es auch für die letzten 20 Jahre, wo Imperialismus wieder großes Thema geworden ist, sich oft an der Frage von Krieg oder Nicht-Krieg festgemacht hat. Und jetzt kommt gleich die nächste Abbildung. Und an dieser Abbildung hoffe ich, in wenigen Worten deutlich machen zu können, woran oder worauf eigentlich das antiimperialistische Weltbild so gut aufbauen kann. Was ihr hier seht, ist eine Titelseite der Tageszeitung der Kommunistischen Partei Deutschlands, die Rote Fahne, vom November 1925. Ihr seht einen riesigen Mann mit einem sehr muskulösen Oberkörper. Und dieser riesige Mann hält in der einen Faust einen Großgrundbesitzer. Das kann man an der Kleidung erkennen. Das ist die klassische Darstellung von Großgrundbesitz. Und in der anderen Faust, wie so häufig zu der Zeit und ja auch heute noch manchmal, in der anderen Faust hält er einen Kapitalisten, dargestellt durch Zylinder und Frack. Außerdem steht dieser Riese mit seinem einen Fuß in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Dorf, und mit dem anderen Fuß steht er in einer Fabriklandschaft. Wenn diese Titelseite keine Worte enthalten würde, würde man, glaube ich, sie trotzdem verstehen. Der wirft die beiden raus. Und dieser Riese symbolisiert, ich könnte jetzt sagen, natürlich, und müsste dann gleichzeitig so Anführungszeichen machen, der Riese symbolisiert das Proletariat. Auch das ist unhinterfragt. Also das Proletariat wird symbolisiert durch einen Mann. Gestern Abend haben wir gehört, es hätte auch eine riesige Frau sein können. Aber das war zu der Zeit so gut wie undenkbar. Es waren nur ganz wenige Situationen, in denen Frauen als das Proletariat benutzt wurden. Es könnte auch eine Gruppe von Leuten sein. Auch das wird hier nicht dargestellt. Dann wäre zumindest so etwas wie eine Vielfalt erkennbar. Auch das ist nicht. Aber gut. Das eigentliche Problem ist, dass hier das kapitalistische Verhältnis als ein äußeres Verhältnis dargestellt wird. Nämlich, man kann das kapitalistische Verhältnis dadurch beseitigen, dass man die Repräsentanten der kapitalistischen Gesellschaft beseitigt, nämlich Großgrundbesitz und Kapitalisten. Und danach ist eine Gesellschaft befreit. So einfach ist das. Das ist das Verlockende an dieser Darstellung. Und das heißt auch, die Stadt, in der man wohnt, und die Industrie, in der man arbeitet, die bleiben gleich. Das finde ich fast das Verblüffendste an solchen Darstellungen, wenn ich sie sehe heute aus den 20er Jahren. Also erstens, dass ein Proletarier, wenn er die Rote Fahne kauft, nicht als erstes denkt, so sehe ich überhaupt nicht aus. Und zweitens, na toll, ich soll weiter in die Fabrik, super. Also das ist das, was ihr mir versprecht. Also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ist ein bisschen wenig. So. Aber das ist natürlich trotzdem das Verlockende, dass man sagt, das kapitalistische System ist unglaublich leicht zu beseitigen. Man muss einfach nur die herrschenden Klassen beseitigen und danach ist es weg. Dass das nicht so einfach ist, hat sich gerade in Russland 1925 gezeigt. Also die ganze Frage von, wie organisieren wir denn jetzt die Produktion? Wer entscheidet über die Produktion? Und da hätten die Bolschewiki auch einiges aus dem Text von Rosa Luxemburg lernen können, was schiefgehen kann. Denn ihre Einforderung von Mitbestimmung lief auch genau darauf hinaus. Ihr wollt eine Planwirtschaft schaffen. Ja, und woher wisst ihr, was überhaupt der Bedarf ist? Wer legt das fest? Dafür müsst ihr ja mit der Mehrheit der Menschen sprechen, um zu wissen, was eigentlich gebraucht wird, um entsprechend produzieren zu können. Auch das ist ein Problem, was bis heute schwer lösbar ist. Also ich habe von Dietmar Dart mal irgendwann gelesen, na, heute hätten wir das Internet, dann wäre das ganz einfach. Wer schon mal eine Verabredung versucht hat, mit 12 Leuten hinzukriegen, weiß, wie wenig das Internet in diesem Punkt eine Hilfe ist. So, und jetzt kommen wir noch zum Clou des Ganzen. Also die Titelseite ist ja nicht ohne Worte erschienen, sondern sie enthält Worte. Und auf dieser Titelseite entsteht, entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. Das ist quasi noch das Sahnehäubchen, das hier von Parasiten gesprochen wird. Denn von Parasiten zu sprechen heißt auch, es gibt die Vorstellung, Großgrundbesitz und Kapitalisten sind völlig überflüssig und wenn man sie entfernt, dann sorgt man, wie im Garten, wenn man Parasiten entfernt, dafür, dass die Produktion einfach nur steigt. Das ist alles. Es wird nur besser. Die nehmen was weg, was eigentlich schon da ist. Also das passt auch mit einer marxischen Analyse des Kapitalismus nicht zusammen. Es ist nicht einfach ein Raub von etwas, was da ist. Mehrwertabschöpfung ist was anderes, es ist kein Raub. Und insofern führt so eine Titelseite vor Augen, was alles an der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft falsch gelaufen ist. Noch eine kurze Nebenbemerkung. Die ist 1925 erschienen. Oft, wenn ich diese Abbildung bei Vorträgen zeige, spekulieren Leute, das ist eine Reaktion auf den Erfolg der Nationalsozialisten. Und jetzt bedient sich die KPD quasi der Sprache der Nazis. Aber 1925 sind die Nationalsozialisten eine Splitterpartei. Also es gibt noch andere völkische Parteien, aber auch die sind gerade 1925 nicht auf dem Vormarsch. Das wird 3 Jahre später anders, aber 1925 ist das nicht das größte Problem. Sondern die Sprache von Parasiten, von Schmarotzern, Ausbeutern und so weiter und diese Personifizierung vor allen Dingen ist gängige Sprechweise in der organisierten Arbeiterinnenbewegung seit dem 19. Jahrhundert. Im Übrigen gibt es selbst bei Rosa Luxemburg die Redeweise von Parasiten. Also das war völlig normale Ausdrucksweise. So, jetzt, was hat das mit dem Thema Imperialismus und Nationen zu tun? Dieses Bild von einer kapitalistischen Gesellschaft lässt sich natürlich wahnsinnig leicht nationalistisch aufladen. Sobald man sagt, der große Arbeiter, das ist das deutsche Volk, und die Kapitalisten sind eigentlich die, die aus den USA, aus Frankreich, aus Großbritannien kommen. Ja, die Ausbeutung kommt eigentlich aus dem Ausland. Dann hat man sofort nationalistisch aufgeladen. Und genau das wird gemacht für die ganzen Kolonien. Und da ist es ja auch nicht ganz unberechtigt, dass die Ausbeutung verknüpft ist mit der Unterdrückung durch ein anderes Land. Aber an dieses Bild von Ausbeutung kann gerade die anti-imperialistische Vorstellung besonders gut anknüpfen. Deswegen fällt sie nicht einfach vom Himmel oder ist eine fixe Idee von einigen Leuten. So, und das will ich jetzt versuchen, in den nächsten 10, 15 Minuten zu zeigen. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, es gibt, was ihr jetzt alle schon wisst von den Vorträgen der letzten Tage, es gibt von Rosa Luxemburg seit 1913 die große umfassende Studie die Akkumulation des Kapitals, ihre materialistische Erklärung des Imperialismus. Diese Erklärung hat sich in der zweiten Internationale und auch in der dritten Internationale eigentlich, sie wurde kaum rezipiert. Ich wollte gerade sagen, sie hat sich nicht durchgesetzt, aber das wäre noch zu stark. Sie wurde kaum rezipiert. Und die Analyse des Imperialismus, die sich durchgesetzt hat, war die von Lenin, die er während des Ersten Weltkriegs schrieb. Und Lenin hatte eine relativ einfache Definition erstmal auf den ersten Blick von Imperialismus, nämlich Imperialismus ist die Herrschaft des Finanzkapitals. Und in den folgenden Zitaten taucht deswegen immer wieder der Begriff Finanzkapital auf. Kurz noch, bei Lenin heißt das, es gibt eine kleine Gruppe von Monopolen, die mit dem Bankenkapital verknüpft sind, die letztlich die Welt unter sich aufteilen. Also eigentlich eher ein starres Bild von imperialistischer Herrschaft. Bei Rosa Luxemburg ist das ein sehr viel dynamischeres Bild, aber dazu komme ich zum Schluss. Und daraus macht dann zum Beispiel die Ausgabe von 1924 von einem kleinen Büchlein für junge Kommunistinnen und Kommunisten, das politische Grundwissen des jungen Kommunisten heißt es, macht aus Lenins Analyse Folgendes: So entpuppt sich das Finanzkapital als eine ganz gewaltige ökonomische und politische Herrschaft einiger weniger. In wenigen Händen befindet sich die Macht über ganze Völker und Nationen. Wie catchy dieses Bild ist, wird mir zum Beispiel klar durch so Bewegungen wie Occupy. Also, die sind bestimmt nicht von Lenin geschult gewesen und trotzdem gehen die mit Slogans auf die Straße, wir sind 99%. Das heißt, 1% gibt es, die eigentlich über den Rest bestimmen. Oder 1% hat eigentlich die ökonomische Macht und 99% sind ganz unten. Sobald man sich das ein bisschen genauer anguckt, also nur ein bisschen genauer anguckt, stellt man fest, nee, das ist eine etwas zu simple Gegenüberstellung. Es ist beschissen, in New York auf die Straße zu gehen mit $120.000 Schulden, weil man studiert hat. Das ist beschissen. Aber das ist ein Problem, was sich lösen lässt. Und das ist weit entfernt von der Situation von Menschen, die mit einem Dollar am Tag irgendwo in der sogenannten dritten Welt leben müssen. Und diese Leute müsste man aber in ein Boot setzen, um davon zu reden, wir sind 99%. Sonst kommt man auf irgendwie so ein Verhältnis von, es gibt 25% von Leuten, die wirklich mit nichts leben und weitere 15% von Leuten, die gerade über dem Existenzminimum existieren und so. Also, und davon sind Leute, die es sich leisten können, in den USA zu studieren, die gehören eher zu den schon relativ weit oben Stehenden. Nichtsdestotrotz, es ist trotzdem nervig, mit so viel Schulden ins Leben zu starten. Ich habe eben gesagt, dass sich das nationalistisch auflädt. Die KPD, das höre ich schon so aus euren Reaktionen heraus, die KPD war deutlich nationalistisch während der Weimarer Republik und benutzt sogar Begriffe wie Überfremdung ohne Anführungszeichen und spricht in einer Überschrift von 1926 von einem amerikanisch-deutschen Überfremdungskonsortium und schreibt, dass ich jetzt gerade ein neues Finanzkapital gebildet habe, aber dieses neue Finanzkapital, das an dem deutschen Industriekapital emporwächst, gehört ökonomisch und politisch zum amerikanischen Imperialismus. Die deutschen Banken, die sich dazu hergeben, mit einem Fünftel sich am Überfremdungstrust zu beteiligen, sind nichts weiter als die deutschen Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Also, das ist ein Beispiel für diesen Nationalismus. Und wenn ich eben gesagt habe, in diesem Bild steckt drin, die Industrie bleibt die gleiche, dann kann man, wenn man sich dieses Zitat anguckt, auch sagen, die deutschen Banken an sich wären nicht das Problem. Das Problem ist, dass die deutschen Banken kooperieren mit dem amerikanischen Imperialismus. Ja. Und das ist natürlich das Attraktive auch an diesem Bild, immer zu sagen, wir sind eigentlich die Guten, aber die anderen, die bringen das Böse zu uns rein. So, und so verknüpft sich eine verschrobene Analyse von Kapitalismus mit nationalistischen Vorstellungen. So, das nur so als kleiner Hinweis darauf, wie grundlegend das auch für die Analyse der deutschen Gesellschaft war. Und jetzt habe ich mit euch noch Folgendes vor. Ich möchte euch zeigen, wie die antiimperialistische Politik in den 20er Jahren sich entwickelt hat, angestoßen von Lenin. Dann will ich euch kurz zeigen, wie sich das in China ausgewirkt hat. Ich will euch kurz zeigen, wie sich das in Palästina ausgewirkt hat. Das Entscheidende für die Entstehung dessen, was man heute antiimperialistische Ausrichtung nennt oder antiimperialistische Politik nennt, ist die Idee, dass in den Kolonien sich Widerstand erhebt gegen die Kolonisatoren und gegen den Imperialismus und dass man an diese Bewegung anknüpfen kann. Und ein entscheidender Punkt bei dem, was Lenin für den Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale 1920 formuliert hat und was dann auch mit ganz banalen Änderungen angenommen wurde, war die Forderung, die Kommentaren müsste ein Bündnis mit allen nationalen und kolonialen Befreiungsbewegungen schaffen, ohne als Bedingung zu formulieren, dass diese Befreiungsbewegungen kommunistisch oder sozialistisch orientiert sind. Das heißt, in diesem Zitat, die Formen dieses Bündnisses müssen der jeweiligen Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat eines jeden Landes oder der bürgerlich-demokratischen Befreiungsbewegung der Arbeiter und Bauern in den zurückgebliebenen Ländern oder unter den zurückgebliebenen Nationalitäten definiert sein. Ja, das ist der entscheidende Punkt an diesem Zitat. Also entweder kommunistisch oder bürgerlich-demokratisch. Das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Das heißt, in der Realpolitik, das werde ich gleich zeigen, Bündnisse quasi mit allen nationalen Befreiungsbewegungen, die es gibt. Ganz unabhängig, wie die sonstige Ausrichtung ist. Lenin war da in seiner Formulierung vorsichtiger und er hat auch eine Warnung formuliert, die ich heute manchen antiimperialistischen Linken gerne vorlesen möchte, nämlich in dem gleichen Text schreibt Lenin, es bestehe aber auch die Notwendigkeit, den Pan-Islamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Position der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen. Das heißt, Lenin hatte 1920 durchaus ein kritisches Bewusstsein davon, dass eine nationale Befreiungsbewegung nicht unbedingt eine Befreiung der Ausgebeuteten oder Unterdrückten in dem jeweiligen Land bedeutet, sondern dass es bedeutet, man stärkt die neue herrschende Klasse, also diejenigen, die schon Besitz haben, Gutsbesitzer, Mullahs, Khane und so weiter. Und Pan-Islamismus macht ja auch noch deutlich, dass es zu der Zeit 1920 durchaus ein Bewusstsein gab, wie Islamismus oder politische Islambewegungen haben durchaus auch einen Drang zu expandieren und sich auszubreiten. Und dann setzt man nur auf eine andere Form des Imperialismus als die aus dem Westen. Was sich viele Linke in den kommunistischen Parteien der 20er, 30er Jahre vorgestellt haben, hat Josef Berger sehr schön auf den Punkt gebracht in seinen Lebenserinnerungen. Josef Berger wird heute Morgen noch zwei, dreimal auftauchen. Ich sage noch nicht, wer es ist. Er schreibt in seinen Memoiren, und Josef Berger war, doch das sage ich zu seiner Person, er war unter anderem für die antiimperialistische Liga aktiv in der 20er, Anfang der 30er Jahre und wurde dann nach Moskau beordert. Und er sagt, der Nationalismus der kolonialen Bevölkerung sollte ermuntert werden, befördert werden und als Waffe verwendet werden gegen den Imperialismus. Und dann könnten diese Bevölkerungen davon wieder entwöhnt werden, von dem Nationalismus, in dem Maße, in dem das Proletariat und das politische Leben wächst. Das ist die Vorstellung, man könnte Nationalismus einfach als Instrument im Kampf gegen Kapital und Imperialismus nutzen. Das ist noch eine sehr nüchterne Sichtweise auf den Nationalismus. So, ich habe vorhin gesagt, ich komme noch zu der Parole China den Chinesen. Das erste Mal, dass diese Vorstellung deutlich in Frage gestellt wurde, war 1927 in Shanghai. Zwei Jahre vorher hatte in der Roten Fahne der Satz gestanden, Shanghai gehört also nicht den Chinesen, sondern den Imperialisten. Was, wenn man den Satz logisch umdreht, bedeutet, wenn er den Chinesen gehört, gehört er nicht mehr den Imperialisten. Nicht durch Krieg, nicht aufgrund von Verträgen sind sie zur Macht gelangt, sondern Stückchen für Stückchen haben sie sich von Shanghai geraubt und einen Staat innerhalb der Stadt gebildet. In China hat die Kommunistische Internationale, die Komintern, hat für China folgende Marschrichtung vorgegeben. Wir unterstützen beide Strömungen im Kampf gegen den Imperialismus. Wir unterstützen die Kommunistische Partei China und wir unterstützen die bürgerliche Kuomintang-Bewegung, die ja als nationale Befreiungsbewegung ebenfalls gegen den Imperialismus kämpft. In Shanghai wollten Arbeiterinnen und Arbeiter 1927 einen Aufstand wagen und hatten eigentlich darauf gesetzt, dass sie von draußen Unterstützung erhalten, denn als militärische Macht lagen Teile der Kuomintang-Bewegung vor der Stadt Shanghai. Was ist passiert 1927? Bei diesem Streik, bei diesem Aufstandsversuch, der wurde niedergeschlagen von den Briten, und 2 Monate später ist die Kuomintang aber doch in Shanghai eingezogen. Jetzt könnte man zynisch sagen, well, dann gehörte Shanghai endlich den Chinesen. Und was machte die Kuomintang-Bewegung? Sie richtete ein Massaker an unter Gewerkschaftsmitgliedern und Arbeiterführerinnen und Arbeiterführern. So steht es unter anderem bei Viktor Serge, der in Moskau sitzt und nichts weiter macht, als die Zeitungen zu analysieren, die er vorliegen hat, und sagt, schon am 13. 14. April 1927, weniger als einen Monat später, verriet Chiang Kai-shek, der Oberbefehlshaber der nationalrevolutionären Streitkräfte der Kuomintang, das Proletariat und ließ es entwaffnen und niedermetzeln. In einer Nacht wurde so die Arbeiterklasse von ihrem offiziellen Verbündeten besiegt und erdrosselt. Das hätte eine Warnung sein können, 1927, dass diese Idee, die Lenin 1920 aufgebracht hat und an der sich so viele begeistert angeschlossen haben, vielleicht einen Haken hat. Den Haken, dass nationale Befreiungsbewegungen nicht unbedingt links sind und nicht unbedingt Verbündete sind. Aber diese Lehre wurde daraus nicht gezogen, sondern in Palästina setzte die Kommentaren ebenfalls auf die nationale Befreiungsbewegung, und das war die arabische. In Palästina war die Situation noch etwas verwickelter als in China. In Palästina gab es zwar auch eine kommunistische Partei, aber das war eigentlich mehrheitlich und von der Aufbaustruktur her eine jüdische kommunistische Partei. Die bemühten sich zwar um arabische Mitglieder, aber ursprünglich aufgebaut wurde sie von jüdischen Mitgliedern. Das war ein Problem. Also das Ziel war klar, man wollte eigentlich eine jüdisch-arabische kommunistische Partei haben, aber die Strukturen erschwerten das. Zur gleichen Zeit gibt die Kommentaren die Parole vor, wir unterstützen den arabischen Befreiungskampf, und zwar unbedingt. Und das, obwohl es immer wieder Angriffe gegeben hat von arabischen Nationalisten, in diesem Fall muss ich, glaube ich, die männliche Form verwenden, von arabischen Nationalisten auf Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas. Der schlimmste Gewaltausbruch vor 1930 fand ein Jahr zuvor statt, 1929. Da gab es pogromartige Ausschreitungen von christlich-arabischen Leuten, muslimisch-arabischen Leuten, die Jagd gemacht haben auf Jüdinnen und Juden. Sie haben jüdische Gemeinden angegriffen. Sie haben auch vor allen Dingen alte jüdische Gemeinden, die schon lange auch vor dem Beginn der zionistischen Besiedlungen bestanden, angegriffen und über 100 Menschen ermordet. Und das beschreibt ein gewisser J.B. aus Jerusalem. J.B. war der Vorsitzende, auch mal der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Palästinas. Und das ist der Josef Berger, von dem ich eben gerade zitiert habe. Also der selber diese Politik mit unterstützt hat, von der Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegung, auch gerade als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Palästinas. Und der ist entsetzt über diesen Gewaltausbruch 1929 und schildert in der Zeitschrift der Kommentaren, der Imprekor, dass die unter finster klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen muhammedanischer Bauern und Beduinen sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen überfallen haben. Jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Ich bin im Moment gerade ganz froh, dass das Kind zu klein ist, um zu verstehen, was ich hier erzähle. So, jetzt könnte man denken, Josef Berger ist entsetzt und schockiert und er fühlt sich auch persönlich bedroht. Er merkt auch, das, was ihre Marschrichtung sein sollte, geht nicht auf. Sie können nicht einfach auf die arabische Nationalbewegung setzen und glauben, dass sie dann dabei heil rauskommen. Jetzt könnte man denken, okay, das sorgt für ein Umdenken in der Kommentaren, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich mache das am Beispiel der deutschen Berichterstattung deutlich. Über diese Ereignisse berichtet die Rote Fahne auf ihrer Titelseite. Der zweite große Artikel heißt hier, der Araberaufstand wächst. An der Überschrift merkt man schon, der Tonfall in Deutschland ist Begeisterung und nicht Erschrecken über das, was passiert ist. Außerdem seht ihr eine Fotografie auf dieser Titelseite und da sieht man einen uniformierten Mann. Unter dem Foto steht zur Erklärung Stahlhelm-Lümmel, nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem. Also, der Araberaufstand wächst, man erhebt sich gegen die jüdisch-faschistische Legion in Jerusalem. Und das erscheint auf der gleichen Titelseite, wo die Headline lautet, Faschisten morden in Berlin. Diese Anordnung macht schon deutlich, wohin das geht. Ja? Wir hier in Deutschland kämpfen gegen die Faschisten und in Palästina kämpfen die Araber gegen die Faschisten. Und die sind jüdisch-faschistisch. In dem Text selber wird noch ein bisschen mehr differenziert als durch diese Anordnung auf der Seite. Aber nur ein bisschen. Da heißt es, besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Also, klar, das ist ein nationaler Befreiungskampf gegen den Imperialismus. Aber hier wird, gleich in dem ersten Satz, den ich vorgelesen habe, hier wird sogar offen zugegeben, es gibt Angriffe auf die jüdische Bevölkerung. Ja, also nicht irgendwelche jüdischen Machthabenden, die es kaum gegeben hätte, sondern jüdische Bevölkerung. Eigentlich ist die Definition Angriffe auf jüdische Bevölkerung ist Pogrom und wäre in anderen Teilen der Welt verurteilt worden von einer kommunistischen Partei. In diesem Fall soll man es aber ganz anders sehen, nämlich als den Beginn einer antiimperialistischen Befreiungsbewegung oder eines Befreiungskampfes. Und dann heißt es, die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis, Großgrundbesitzer, steht, hat, wie die letzten Meldungen zeigen, an Umfang zugenommen und richtet sich, wie die Überfälle auf Regierungsgebäude und Polizeistationen sowie englische Truppen beweisen, folgerichtig gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. In diesem Satz wird gleich das zweite große Problem, was auch Lenin 1920 formuliert hat, deutlich. Diese arabische Aufstandsbewegung steht noch zu einem großen Teil unter dem Einfluss der Großgrundbesitzer. Also die herrschende Klasse der arabischen Seite oder die besitzende Klasse der arabischen Seite wird hier überhaupt nicht angegriffen, sondern die wird gestärkt durch so etwas. Ja? Davor hatte Lenin ja im Hinblick auf den Pan-Islamismus gewarnt. Wenn wir bestimmte nationale Befreiungsbewegungen unterstützen, unterstützen wir die herrschenden und besitzenden Klassen dieser Befreiungsbewegung. Soll hier keine Rolle mehr spielen. Denn alles richtet sich ja gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. Und weiter heißt es im Text, sie, also diese arabische Aufstandsbewegung, birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Unterdrücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Also eine klare Aufteilung der Situation in Palästina in Gut und Böse. Auf der einen Seite arabischen Eingeborenen, auch das ist bemerkenswert. Also es ist zwar eine pro-arabische Darstellung, aber sie ist trotzdem nicht von Rassismus frei, denn von deutschen Eingeborenen sprach man natürlich nie, aber hier die arabischen Eingeborenen. Also auf der einen Seite arabische Eingeborene, auf der anderen Seite zionistische Bourgeoisie und zionistischer Faschismus. Relativ klar. Man könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, dass in einer Bevölkerung, in einer jüdischen Bevölkerung, der es auch eine kommunistische Partei gibt, ja vielleicht so etwas wie Proletariat oder Ausgebeutete existieren. Und dann wäre ja die nächste Frage, okay, und die kriegen keine Solidarität mehr in diesem ganzen Kampf? Dazu äußert sich Hermann Remmele. Hermann Remmele gehörte Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre mit Heinz Neumann zu den beiden quasi Co-Vorsitzenden neben Thälmann. Und Hermann Remmele hält ein kleines Referat auf einer Zentralkomiteesitzung zur Situation in Palästina. Und da sagt er, es ist ganz außer Zweifel, dass der Zionist und auch der Zionist, der wirklich arbeitet in Jerusalem, in Palästina, dass diese Zionisten nichts anderes sind als Instrumente des englischen Imperialismus. Also selbst wer arbeitet, wer zur Arbeiterklasse gehört, kriegt keine Solidarität. Und weiter, jetzt bleibt noch die letzte Frage, wie geht man denn jetzt um mit der Kommunistischen Partei Palästinas? Der müsste doch wenigstens die Solidarität gelten. Und da sagt Hermann Remmele, unsere Partei, also die KP Palästina, hat in Palästina 160 Mitglieder, davon 30 Araber, die anderen 130 Zionisten. Es ist ganz klar, dass diese Partei nicht eine solche Einstellung haben kann, wie sie dem Gesetz der Revolution entspricht. Gerade das unterdrückte Volk, jene Schicht des Volkes, die das revolutionäre Element, den Verhältnis entsprechend überhaupt ausmachen kann, sind nur die Araber. Mario Kessler, ein Historiker, der der Linkspartei, glaube ich, nahesteht, wenn er nicht sogar Mitglied ist, hat das schon vor vielen Jahren analysiert, diese Rede von Hermann Remmele, und hat zu dieser Passage gesagt, da ist quasi jede Aussage falsch. Also das Mieseste, was hier drin steht, ist die Aussage, die Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas wären, sofern sie jüdisch sind, Zionisten. Das ist wirklich gelogen. Die wollten keinen jüdischen Staat in Palästina aufbauen. Die waren keine Zionisten. Das war nicht ihr Ziel. Sonst hätten sie auch nicht die arabische Nationalbewegung unterstützt, wenn sie Zionisten gewesen wären. Und es gab Leute, die zionistisch verknüpft haben mit sozialistischen Ideen. Aber auch das haben die Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas nicht gemacht. Aber das Ganze läuft natürlich auf ein ganz simples Schema hinaus. Die Araber sind die Guten, die Juden gehören mit zu den Bösen auf dieser Welt, in Palästina. Und dabei ist es geblieben. Also von dieser Position ist die Kommentaren nicht abgerückt. Also Hermann Remmele spricht hier nur das aus, was auch in Moskau zu der gleichen Zeit vertreten wurde. Der arabische Freiheitskampf wurde weiterhin unterstützt und viele der jüdischen Mitglieder wurden nach Moskau bestellt, und das war in den Anfang der 30er Jahre, kam das einem Todesurteil gleich, wenn man zur Fortbildung nach Moskau bestellt wurde. Die meisten ehemaligen Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas, die jüdischen Mitglieder, wurden in Russland ermordet, oder, jetzt werde ich ein bisschen zynisch, oder sie hatten das Glück, wie Josef Berger, zu überleben, nachdem sie 25 Jahre im Gulag saßen. Also deswegen ist er einer der wenigen, der seine Memoiren schreiben kann. Die meisten haben diese Zeit nicht überlebt. Okay, jetzt gebe ich euch vielleicht doch noch einen kleinen Lichtblick, indem wir zu Rosa Luxemburg zurückkehren. Also um euch zu zeigen, welche schlimmen Folgen bereits die antiimperialistische Politik in den 20er Jahren hatte. Warum setzt Rosa Luxemburg nicht auf den nationalen Befreiungskampf? Ein Großteil der Gründe habe ich schon genannt. Also, Nationalismus geht immer einher mit Eroberung. Nationalismus ist Teil des Kapitalismus und nicht eines Nicht-Kapitalismus oder Antikapitalismus. Insofern ist es immer haarig, auf den Nationalismus zu setzen. Nationalismus bringt Antisemitismus mit sich und so weiter. Es hat aber auch damit zu tun, dass sie ganz anders den Imperialismus ganz anders als Lenin versteht. Und zwar als eine also vor allen Dingen als eine Folge des Kapitalismus, den Imperialismus als eine Folge des Kapitalismus versteht. Und das macht sie deutlich in dem Buch, um das es ja morgen, glaube ich, nochmal gehen soll, Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Und darin schreibt sie, der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft. Eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Und da steckt quasi schon die Definition für Imperialismus drin. Der Kapitalismus hat die Tendenz, sich auf dem Erdrund auszubreiten. Das ist der Imperialismus. Und insofern, ich habe vorhin gesagt, das ist ein sehr viel dynamischeres Konzept von Imperialismus. Das ist die ganze Zeit in Bewegung. Das ist nicht eine starre Ordnung, sondern die ganze Zeit kämpfen die mächtigeren Staaten um bestimmte Teile der Welt. Worum streiten sie? Sie streiten vor allen Dingen um die Bereiche der Welt, die noch nicht kapitalistische oder vorkapitalistische Produktionsweisen haben. Und als Rosa Luxemburg dieses Buch geschrieben hat, ist ihre Aussage, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch der größere Teil der Welt, der noch nicht kapitalistisch ist. Um den streiten sich die kapitalistischen Staaten. Dann enthält dieses Zitat noch eine krisentheoretische Aussage, über die man lange streiten kann, nämlich, dass der Kapitalismus zugleich die erste Wirtschaftsform wäre, die allein ohne andere Wirtschaftsformen als ihr Milieu und ihren Nährboden nicht zu existieren vermag. Die also gleichzeitig mit der Tendenz zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellen würde, eine Weltform der Produktion zu sein. Kann man darüber streiten, ob sich das bewahrheitet hat. Ich glaube, die ganzen krisentheoretischen Linken haben sich in den letzten Jahren eher blamiert, weil sie immer gesagt haben, in 5 Jahren ist es soweit, ah, damn it, also naja, dann in 16 Jahren, ah, wieder nicht. Und dann setzt man besser ein Datum an, was man nicht mehr erlebt, dann ist es weniger peinlich. Genau, und das knüpft ja, wie auch schon gesagt wurde, Rosa Luxemburgs Text knüpft erstens an den, vor allen Dingen an den zweiten Band des Kapitals von Karl Marx und versteht sich erstmal als eine Analyse oder Interpretation dieses Werks und erweitert es dann. Und deswegen schreibt Rosa Luxemburg, es gebe 2 Seiten der kapitalistischen Akkumulation. Die eine Seite vollzieht sich in der Produktionsstätte des Mehrwerts, in der Fabrik, im Bergwerk, auf dem landwirtschaftlichen Gut und auf dem Warenmarkt. Die Akkumulation ist von dieser Seite allein betrachtet ein rein ökonomischer Prozess, dessen wichtigste Phase zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter sich abspielt. Da hat wahrscheinlich niemand Einwände, der oder die Marx Kapital gelesen hat. Bis hierhin ist das nur eine Zusammenfassung dessen, was bei Marx steht. Der zweite Punkt ist originell, der ist von Luxemburg. Die andere Seite der Kapitalakkumulation vollzieht sich zwischen dem Kapital und nicht kapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage. Und es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Also klare, kritische Analyse von Krieg, aber eben auch von Kolonialpolitik und internationalem Anleihesystem, also allen Möglichkeiten, auch wirtschaftlich andere Gegenden zu beeinflussen, Macht auszuüben und so weiter. Also alles das, was auch heute mit so internationalem Währungsfonds und so weiter verknüpft wird, steckt in dieser Analyse mit drin. Und der Auftrag für eine materialistische Linke, den Rosa Luxemburg in diesem Zitat formuliert, ist eben, dass man unter dem, was einem zuerst erschreckt, nämlich Krieg und Gewalt, dass man unter diesen offenkundigen Ausübungen von Macht die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses herausermittelt und erkennt, wie das verknüpft ist mit der kapitalistischen Wirtschaftsform. Das ist die Aufgabe. Und der Clou dieser Analyse ist, wenn man den Imperialismus bekämpfen will, kann man ihn gerade nicht von den Rändern her bekämpfen, sondern man muss ihn vom Zentrum aus bekämpfen. Und das heißt, von den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften her. Wenn der Kapitalismus fällt, wird auch der Imperialismus fallen. Auch deswegen sieht Rosa Luxemburg keinen Grund, auf irgendwelche nationalen Befreiungsbewegungen in der sogenannten Dritten Welt zu setzen, weil die würden das von außen her ja nur vermeintlich bekämpfen, sondern ihre Analyse setzt dabei an, man muss es von innen bekämpfen. Und dabei ist das Proletariat gefordert. So, und als allerletztes für heute Morgen ein Zitat, was sehr deutlich macht, was an der ganzen antiimperialistischen Politik falsch läuft, nämlich die Vorstellung, man müsste bestimmte Staaten bekämpfen, um den Imperialismus zu bekämpfen. Und während ich ja schon gesagt habe, das Buch, das die Akkumulation des Kapitals kaum gelesen wurde, wurde die sogenannte Junius-Broschüre, die Krise der Sozialdemokratie, offiziell betitelt. Die wurde durchaus von Rosa Luxemburg gelesen und darin findet sich dieser schöne Satz: Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten. So einfach kann man es sagen. Ich kann es auch nicht besser sagen. Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten. Sie ist das Produkt eines bestimmten Reifegrads in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbares Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen vermag. Jetzt ist klar, warum man nicht für die Unabhängigkeit irgendwelcher Staaten kämpfen sollte als Linke und auch nicht glauben soll, man könnte damit den Imperialismus bekämpfen. Das kann man von Rosa Luxemburg lernen. Vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse.